Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir wollen jetzt vorausblicken auf die Filme, die morgen in die Kinos kommen. Zwei Filme wollen wir vorstellen. Zunächst einen Dokumentarfilm. Und beim Entstehen eines Dokumentarfilms kann es ja immer wieder passieren, dass die Produktion von aktuellen Ereignissen, von neuen gesellschaftlichen Strömungen eingeholt wird. Vor 2 Jahren hat Marie Wilke begonnen, für ihren Film Aggregat zu recherchieren. Mit ihrer Kamera wollte sie den Zustand der deutschen Demokratie unter die Lupe nehmen, ihre konkrete Ausübung reflektieren. Und im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur hat sie damals den Ausgangspunkt ihrer Recherche so geschildert. Mein Fokus war ganz klar zu Beginn des Projekts das Konstrukt Demokratie. Also wie kann man eigentlich hinter diesem abstrakten Begriff das finden, woraus Demokratie besteht, also wirklich bei den Menschen. Und es war dann so, dass in der Vorbereitung des Films doch auch dieses Thema Rechtspopulismus eigentlich immer wichtiger wurde. Und ich dann auch gemerkt habe, dass ich es in den Film mit aufnehmen will, weil es einfach als Thema eins war, wo schnell klar wurde, dass Politiker und Journalisten und auch Bürger sich doch anhand dieses Themas auch mit ihrer eigenen Rolle wieder beginnen zu beschäftigen. Ein großes Unterfangen, eine große Aufgabe. Anke Lewicke, an welche Orte geht denn die Regisseurin Wilke, um ihre Fragen zu recherchieren, um ihnen nachzugehen? Naja, es sind schon Schauplätze, an denen Demokratie geübt und ausgeübt wird, also und dabei aber auch immer wieder an ihre Grenzen gerät. Und die Kamera bleibt immer sehr distanziert. Also man nimmt zum Beispiel an einer Führung beim Bundestag bei und am Ende wird dann eben eine Abstimmung simuliert. Und dann fangen alle an zu lachen. Dann gibt es das Infomobil des Bundestages in Dresden. Da hört man dann einen Bürger, der sich beschwert, weil es keine Volksnähe mehr gibt von den Politikern. Dann gibt es Versammlungen von Rechtspopulisten. Also da wird die Versammlungsfreiheit ausgeübt. Es gibt aber auch Demonstrationen, wo die Kamera einfach außen vorsteht und sich Menschen anhört, wie sie sagen, wir müssen unsere Grenzen schließen. Also da haben wir immer den Rechtspopulismus als roten Faden. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil gibt es dann Situationen, die uns mitnehmen, wie wir eben als Presse damit umgehen in den Medien. Dann ist man in der Redaktion der Taz. Dann sieht man dabei zu, wie der MDR einen Fernsehbeitrag dazu macht. Die Demokratie ist gefährdet. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und das Interessante ist dann tatsächlich, dass die Kamera eben immer dann auch wieder wegschaltet. Dann gibt es Schwarzblenden, aber jede Situation erzählt eigentlich genug. Bekomme ich denn als Zeitgenosse, als Zuschauer, der ja ab und zu auch mal die Tagesschau sieht und sich informiert, bekomme ich da neue Erkenntnisse durch diesen Film? Ja, man wird ja ausführlicher dann doch mit an die Orte genommen. Es sind nicht nur so Schnipsel, sondern man bekommt einfach auch so eine Sprachlosigkeit mit, gerade auch, wenn man dann in der Taz sitzt. Wie geht man jetzt mit dem Rechtspopulismus um? Wie bildet man das ab? Also das sind schon interessante Diskussionen, die natürlich ganz anders dann wieder in der Redaktion der Bild-Zeitung dargestellt werden. Also da finde ich den Film schon sehr spannend und er zeigt eben auch, ja, wie viel Kleinarbeit in Demokratie steckt. Also dann sitzt man bei einem Workshop bei den SPD-Politikern mit dabei, die umgehen lernen, wie reagiert man auf Thesen von Rechtspopulisten. Also man ist immer so mittendrin und sieht wirklich der Demokratie bei der Arbeit zu. Und es ist zurzeit eine Demokratie, die gerade eher so sich verteidigen muss, anstatt wieder in die Offensive zu gehen. Also man spürt, es gibt jede Menge zu tun und das zeigt dieser Film. Marie Wilke, ihr Film Aggregat. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, der kommt aus einem Land, das als Filmland noch unbekannt und also auch zu entdecken ist, Paraguay. Erstmals wurde auf der Berlinale im Wettbewerb ein Film aus Paraguay gezeigt, Marcello Martinezis Regiedebüt Die Erbinnen. Und der Regisseur, Jahrgang 1973, der konnte gleich eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen, einen silbernen Bären für die innovative Machart. Und die Hauptdarstellerin, die Heldin Anna Brun, die hat auch noch den Preis als beste Hauptdarstellerin bekommen. Welche Geschichte erzählt denn Marcello Martinezi in diesem Film Die Erbinnen? Ja, es ist so ein Film, der einen direkt so mit in eine Situation mitnimmt. Wir sehen zwei Frauen, die sind um die 60, sie sind in ihrer Wohnung und sie verkaufen Gegenstände. Schöne Kristallgläser, Teller, Mobiliar. Und man bekommt einfach mit, der Titel Die Erbinnen, diese Frauen mussten nie arbeiten, aber das Geld ist ausgegangen, deshalb müssen sie das jetzt verkaufen. Und das Schöne an dem Film ist, dass sich alles erschließt, ohne dass es große Dialoge braucht. braucht, sondern man muss einfach nur zuschauen. Also man bekommt dann auch mit, dass die beiden schon lange ein Paar sind, aber dass es mehr die Routine ist, die sie zusammenhält, als dass es noch die große Zärtlichkeit ist. Und dann muss die eine, die so ein bisschen extrovertierter ist, wegen so einer kleinen Bagatelle für kurze Zeit ins Gefängnis, und die introvertiertere muss dann auf einmal ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wird auf einmal zur Fahrerin, obwohl sie gar keinen Führerschein hat, aber ein schönes altes Auto. Sie verlässt also wieder ihr Haus und wir verlassen es mit ihr und sehen, wie sie wieder so sich ein eigenes Leben aufbaut. Der Film spielt also über weite Strecken auch im Auto. Wie nimmt man denn Paraguay aus dieser Perspektive wahr? Ja, es ist eine unheimliche Klassengesellschaft. Das bekommt man immer wieder mit. Allein einfach der Blick so auf den Bürgersteig, wenn man eine gewisse Armut sieht, dann kommt man eben mit der Heldin in die reicheren Häuser rein. Und sie sitzt dann immer und hört dann dem Geldadel einfach diesen Frauen dazu, wie sie so Kaffeekränzchen halten, Champagner trinken. Und es geht eigentlich nur um ihr Wohlergehen. Man bekommt auch mit, wie diese Frauen ihre Dienstmädchen behandeln, die meistens einen indigenen Hintergrund haben. Und daraufhin verändert auch unsere Heldin ihr Verhalten zu ihrem Dienstmädchen. Das ist ganz schön zu beobachten. Und dann auf einmal fängt sie sich an zu schminken, zieht sich anders an, weil sie sich verliebt hat. Also es ist einerseits ein Gesellschaftspanorama und andererseits ist es einfach die schöne Geschichte einer älteren Frau, die einfach nochmal rausgeht und ihr Leben in die Hand nimmt. Die Erbinnen von Marcello Martinessi, auch dieser Film ab morgen in den Kinos. Anke Lebicke, vielen Dank.